Are people who have loved money. Es gibt Menschen, die Geld lieben. There are people who have abused other Christians to make themselves rich. Es gibt Menschen, die andere Christen missbraucht haben, um selbst reich zu werden. And unfortunately, other Christians react and say, prosperity is wrong. Und leider haben andere Christen darauf reagiert und gesagt, Wohlstand ist falsch. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hey, Danielle. Hi, Daniel. I have a question for you. Ich habe eine Frage an dich. Are you prosperous? Bist du wohlhabend? Moin, wie war's? Wow! Me too. Wow, ich auch. So, I have a question for you. Ich habe noch eine Frage. Why? A lot of people cannot experience the prosperity that the Bible promises. Warum können viele Menschen den Wohlstand nicht erleben, den die Bibel verspricht? Prosperidade que a Bíblia promete. Well, we could talk about for 5 hours about this. Wir könnten 5 Stunden lang über dieses Thema reden. We don't have 5 hours. Aber wir haben keine 5 Stunden. I've got to go and play tennis in 2 hours. In 2 Stunden werde ich Tennis spielen gehen. So we could talk for 2 hours. Also könnten wir 2 Stunden sprechen. But then you will be too tired. Aber dann wärst du zu müde. You ate such a big lunch. Du hast zu viel zu Mittag gegessen. Me too, by the way. Ich übrigens auch. Not only you. Nicht nur du. But I had a little coffee that helps me get over my big lunch. Ich habe Kaffee, der mir hilft nach dem Essen. I'm gonna confess your sin now. Ich bekenne jetzt deine Sünde. Can I? Darf ich? Okay. So anyhow, we just had one of the most incredible lunches that Debbie made. Wir hatten ein absolut fantastisches Essen, das Debbie gemacht hat. My videomaker Misa is behind. Mein Videomann Misa ist hinter mir. Wasn't that lunch amazing? War es nicht fantastisch? He says it too. Then I have my social media lady here, Carla, okay, and her husband. Dann ist hier meine Carla und ihr Ehemann. Wasn't the lunch good? War das Essen nicht gut? Here's the problem. Hier ist das Problem. Everybody ate so much. Jeder hat so viel gegessen. We needed a little digestive afterwards. Dass wir einen kleinen Schnaps brauchten. So I said, Daniel, would you like something from the bar? Ich sagte, Daniel, willst du etwas von der Bar? He said, no. Er sagte, nein. So I took myself a little shot glass of limoncello. Ich habe mir ein kleines Glas Limoncello eingeschenkt. And I offered some to Daniel. Und habe Daniel auch eines angeboten. And he said, no, no. Er sagte, nein, nein, ich will nicht. So I have my shot glass with limoncello on my table. Ich hatte also mein Schnapsglas mit Limoncello auf dem Tisch. And he believes prophets don't know and see everything. Und er glaubt, dass Propheten nicht alles wissen und sehen. Because behind my back he drank out of my shot glass of limoncello. And you didn't know that I would know that. Hinter meinem Rücken trank er aus meinem Glas mit Limoncello. Are you shocked that I know? Bist du schockiert, dass ich das wusste? Do you want me to tell everything that I know? Willst du, dass ich alles erzähle, was ich weiß? See, I knew you would drink my lemon. Ich wusste, dass du mein Limoncello trinken würdest. Darum habe ich dir eines angeboten. So now, let's talk why some Christians are not prosperous. Jetzt sprechen wir darüber, warum manche Christen nicht wohlhabend sind. Don't edit that out, Misa. Schneide das nicht heraus, Misa. Leave that in there. Lass es drin. People need to see that we are ordinary people. Leute müssen sehen, dass wir ganz normale Menschen sind. Okay. Okay. So, if you would talk about why some Christians don't experience the prosperity that God has. Wenn wir darüber sprechen, warum manche Christen den Wohlstand nicht erleben, den Gott hat. Honestly, we could talk for a long time. Ehrlich, wir können lange darüber sprechen. I used to be one of those Christians. Ich war einer von diesen Christen. It's incredible. Unglaublich. You know, I understood the Bible, I knew the Bible, I studied the Bible. Ich habe die Bibel verstanden, ich kannte die Bibel, ich habe sie studiert. Yet I did not experience the prosperity that God had. Doch, ich erlebte den Wohlstand nicht, den Gott für mich hatte. Remember, prosperity and being rich is not the same thing. Erinnere dich, Wohlstand und Reichtum sind 2 verschiedene Dinge. The Bible says we shall not desire to be rich. Die Bibel sagt, wir sollen nicht nach Reichtum streben. Yet God wants us to live a prosperous life. Dennoch möchte Gott, dass wir ein wohlhabendes Leben führen. Prosperity includes finances, but is not limited to finances. Wohlstand beinhaltet Finanzen, doch er ist nicht auf Finanzen begrenzt. And I was a man who did not experience the prosperity of God, already married, already having children, already preaching the gospel. Ich war ein Mann, der Gottes Wohlstand nicht erlebte. Ich war verheiratet, hatte bereits Kinder und predigte bereits das Evangelium. And one day God said to me, und eines Tages sagte Gott, you are boycotting your own prosperity. Du boykottierst deinen eigenen Wohlstand. By your poverty mentality. Durch deine Armutsmentalität. Do you know what the funny thing is? Weißt du, was das Komische ist? I knew the Bible verses about provision. Ich kannte die Bibelverse über Versorgung. I preached about God is a good father who takes care of us. Ich predigte, dass Gott ein guter Vater ist, der sich um uns kümmert. But I didn't experience it. Aber ich erlebte es nicht. Because my heart believed the wrong things. Denn mein Herz glaubte die falschen Dinge. Here's the reason number one. Das ist der erste Grund. Not necessarily the order I give them means they are in the same priority. Die Reihenfolge, in der ich die Punkte nenne, entspricht nicht zwingend ihrer Priorität. Because it doesn't matter which order. Die Reihenfolge ist egal. But one of the reasons is because wrong heart beliefs. Eine der Gründe sind falsche Herzensüberzeugungen. The worst heart beliefs for any Christian to change. Die Herzensüberzeugungen, die für alle Christen am schwierigsten zu verändern sind, are the heart beliefs that are religious heart beliefs. Sind die religiösen Herzensüberzeugungen. Those are the ones who have Bible verses to prove why we believe what we believe. Die, die durch Bibelverse belegen, warum wir das glauben, was wir glauben. They are very hard to change. Sie sind sehr schwer zu verändern. Because we've accepted the lie as the truth. Denn wir haben die Lüge als Wahrheit akzeptiert. Many of those heart beliefs are born out of a reaction. Viele von diesen Herzensüberzeugungen sind durch eine Reaktion entstanden. There are people who have loved money. Es gibt Menschen, die Geld lieben. There are people who have abused other Christians to make themselves rich. Es gibt Menschen, die andere Christen missbraucht haben, um selbst reich zu werden. And unfortunately, other Christians react and say, prosperity is wrong. Und leider haben andere Christen darauf reagiert und gesagt, Wohlstand ist falsch. That is just as stupid as to say sex is wrong. Das ist genauso dumm, wie wenn man sagen würde, Sex ist falsch. Look. Schau. Have people abused sex? Haben Menschen Sex missbraucht? Yes. Ja. They've had sexual relationship outside of marriage. Sie hatten sexuelle Beziehungen außerhalb der Ehe. They've committed adultery. Sie haben Ehebruch begangen. Christians have done it too. Auch Christen haben das getan. Been addicted to pornography. Sie sind süchtig nach Pornografie. So now, is it right to say sex is wrong? Doch, ist das deshalb richtig zu sagen, dass Sex falsch ist? No. Nein. God created us the way we are with our hormones and our sexual instincts. Gott hat uns so geschaffen mit unseren Hormonen und unseren sexuellen Trieben. What is wrong is the abuse of sex. Falsch ist der Missbrauch von Sex. And it's the same thing with prosperity and money. Und genauso ist es mit Wohlstand und Geld. The abuse is wrong. Der Missbrauch ist falsch. But the answer to abuse is never no use, it's always the right use. Die Reaktion auf Missbrauch aber ist immer es richtig zu nutzen. And it's the same thing with money. Und das gilt auch für Geld. Just because some Christians abused the whole subject of prosperity doesn't give us a right to reject prosperity. Nur weil einige Christen das ganze Thema Wohlstand missbraucht haben, dürfen wir Wohlstand nicht grundsätzlich ablehnen. So a lot of people have a poverty mentality and sometimes it's a reaction. Viele Menschen haben also eine Armutsmentalität und manchmal ist das eine Reaktion. Sometimes it's because of their upbringing. Manchmal liegt es an ihrer Erziehung. Da forma que eles foram criados. That's what happened to me. Das traf auf mich zu. Brought up in a religious setting where the idea was to have money is sinful and worldly. Ich wurde in einem religiösen Umfeld erzogen, da galt, Geld ist sündhaft und weltlich. So I was growing up with a heart belief that Christian must never be prosperous. Ich wuchs mit einer Herzensüberzeugung auf, dass Christen nie wohlhabend sein dürfen. That's why I wasn't prosperous. Deshalb war ich nicht wohlhabend. I boycotted my own prosperity by my wrong heart belief. Ich boykottierte meinen Wohlstand durch meine falschen Herzensüberzeugungen. It's one of the reasons. Das ist einer der Gründe. Another one of the reasons is because we have not understood what happened to the Ein anderer Grund ist, wir haben nicht verstanden, was am Kreuz geschah. Here's what Paul tells us. Paulus sagte, that Jesus became poor so that we could become rich. Jesus wurde arm, damit wir reich werden können. You see, Jesus left heaven and took the form of a human person. Jesus verließ den Himmel und nahm die Gestalt eines Menschen an. He was born in a manger. Er wurde in einer Krippe geboren. Without anything. Ohne irgendetwas. So that we could experience everything that heaven has for us. Damit wir alles erleben können, was der Himmel für uns hat. Now remember, prosperity, I'm not talking about being rich and having a lot of money. money and loving money. Agora, I'm not talking about. Erinnere dich, Wohlstand bedeutet nicht reich zu sein, viel Geld zu haben, Geld zu lieben. Davon spreche ich nicht. I'm talking about enjoying the goodness of God in our daily life. Ich spreche davon, die Güte Gottes in unserem täglichen Leben zu genießen. And fulfilling everything that God has for us on earth. Alles zu erfüllen, was Gott für uns auf der Erde hat. So if you don't understand that Jesus died on the cross so that I can live a life like this, wenn du nicht verstehst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, damit ich so ein Leben führen kann, you will not experience prosperity. Wirst du keinen Wohlstand erleben. Du wirst zu Gott rufen für einen finanziellen Durchbruch, fasten, beten, es wird nie geschehen. Because you don't have to convince God to prosper you. He's trying to convince you that you're supposed to be prosperous. Du musst Gott nicht überzeugen, dich gedeihen zu lassen. Er versucht dich zu überzeugen, dass du wohlhabend sein sollst. So these wrong heart beliefs boycott our own prosperity. Diese falsche Herzensüberzeugung boykottiert unseren Wohlstand. Then there is also lack of trust in the Father who is a provider. Auch besteht ein mangelndes Vertrauen in den Vater, unser Versorger. You know, look at what Jesus said in Matthew 6. Schau, was Jesus in Matthäus 6 sagt. He told us to do heart meditation. Er sagt, wir sollen Herzensmeditationen machen. Did you know that? Hast du das gewusst? He looked, he took his disciples, they were all men. Er nahm seine Jünger, es waren alles Männer. Men have it much harder to believe for provision. Für Männer ist es viel schwerer, an Versorgung zu glauben. Do you know why? Weißt du warum? Because we believe this stupid, stupid, stupid theology. Weil wir diese dumme, dumme Theologie glauben. The husband is the provider of the family. Der Ehemann ist der Versorger der Familie. Where is that in the Bible? Wo steht das in der Bibel? If that would be true, then Jesus would have gone against the Bible. Wenn das stimmen würde, hätte Jesus entgegen der Bibel gehandelt. In the beginning of his ministry, he took 12 men. Am Anfang seines Dienstes nahm er 12 Männer. They were male. Es waren Männer. They were supposed to be the providers of the family. Und sie sollten doch die Versorger ihrer Familie sein. And Jesus told them very clearly, guys, you are not your own providers. Your Father in heaven is. Jesus sagte ihnen ganz deutlich, Jungs, ihr seid nicht eure Versorger, der Vater im Himmel ist es. And then he added this phrase. Und dann fügte er hinzu, oh, you of little faith. Oh, ihr Kleingläubigen. You know, it's our unbelief that boycotts our prosperity. Unser Unglaube boykottiert unseren Wohlstand. And the unbelief is often rooted in a stupid belief that we have to be our own providers. Der Unglaube basiert häufig auf einer dummen Überzeugung, dass wir unser Versorger sein müssen. Even in the old covenant, God warned the people. Selbst im alten Bund hat Gott das Volk gewarnt. He told his people in Deuteronomy, when you are prosperous and have become fat, do not say, my own hand have provided this. Er sagte, wenn ihr wohlhabend und fett geworden seid, sagt nicht, meine Hand hat dies bewirkt. But remember, it is the Lord your God who gave you the ability to create wealth. Erinnert euch, es ist der Herr euer Gott, der euch die Fähigkeit gegeben hat, Wohlstand zu erzeugen. So as long as we believe we are our own providers, we will boycott our own prosperity. Solange wir glauben, dass wir unsere eigenen Versorger sind, boykottieren wir unseren Wohlstand. So look how did Jesus teach his disciples heart meditation? Wie hat Jesus seinen Jüngern Herzensmeditation beigebracht? Heart meditation has to do with creating pictures in your own heart. Bei einer Herzensmeditation erzeugst du Bilder in deinem Herzen. Jesus could have simply said to his disciples, hey guys, there is a God, a Father in heaven who will provide for you. Just believe. Jesus hätte einfach zu seinen Jüngern sagen können, hey Jungs, es gibt einen Gott, einen Vater im Himmel, der für euch sorgt. Glaubt es einfach. He didn't do that. Das tat er nicht. He said, look at the birds. Er sagte, seht die Vögel. They don't sow, they don't reap. Sie säen nicht, sie ernten nicht. My Father in heaven takes care of them. Doch mein Vater im Himmel kümmert sich um sie. Then he says something so beautiful that I never saw until last year. Dann sagt er etwas so Wunderschönes, das ich erst letztes Jahr erkannt habe. He says, look at the flowers of the field. Er sagte, schaut die Blumen auf dem Feld an. And he actually said, how they grow. Dann fügt er hinzu, wie sie wachsen. So he said, look, create a picture in your own heart, how they grow. Er sagt, schau hin, erzeuge ein Bild in deinem Herz, wie sie wachsen. How does the flower grow? Wie wächst eine Blume? By stress? Durch Stress? By extreme hard work? Durch extrem harte Arbeit? By day and night working hard to be rich? Indem sie Tag und Nacht hart arbeitet, um reich zu werden? Be beautiful? Um schön zu sein? No. Nein. The flower grows by surrender. Die Blume wächst durch Hingabe. The lily surrenders to the earth through the roots? Die Lilie übergibt sich der Erde durch die Wurzeln. And then she surrenders to the sun. Und dann übergibt sie sich der Sonne. And as the lily surrenders and takes the nutrients from the soil and whatever she needs from the sun, it will grow. Indem die Lilie sich hingibt, Nahrung aus dem Boden erhält und was sie von der Sonne braucht, wird sie wachsen. And Jesus said, look how they grow and then remember, my father will provide for you the same way. Jesus sagte, seht, wie sie wachsen und erinnert euch, mein Vater wird euch auf genau dieselbe Weise versorgen. So if you surrender, wenn du dich hingibst, if you change your heart beliefs that are so poverty oriented and wrong, du deine Herzensüberzeugungen veränderst, die so armutsorientiert und falsch sind, if you stop the belief that you are supposed to be the provider of your own life, wenn du aufhörst zu glauben, dass du selbst der Versorger in deinem Leben sein musst, if you learn to understand that trust is a key to experiencing prosperity, wenn du lernst zu verstehen, dass Vertrauen ein Schlüssel ist, um Wohlstand zu erleben, you're going to experience God's prosperity. Wirst du Gottes Wohlstand erleben. You know, since I've understood these things, I don't remember last time I wasted a thought of worry about provision. Nachdem ich dies begriffen hatte, kann ich mich an keinen Tag erinnern, an dem ich mir Sorgen um meine Versorgung gemacht habe. And the last thought. Und ein letzter Gedanke. If I give you all of my money, everything I have as an inheritance. Wenn ich dir mein ganzes Geld, alles was ich habe, als Erbe geben würde. And you have not understood how to be a wise steward. Du nicht verstanden hättest, wie du ein weiser Verwalter sein kannst. And waste everything in a ridiculous way tomorrow. Würdest du alles auf unsinnige Weise verschwenden? Even though I've given you all my prosperity, you can't enjoy. Obwohl ich dir meinen ganzen Wohlstand gegeben habe, kannst du ihn nicht genießen. There are a lot of people who make such ridiculous and stupid decisions regarding finance. Es gibt viele Menschen, die so absurde und dumme Entscheidungen über Finanzen trafen. And then they blame God for not prospering them. Und dann beschuldigen sie Gott dafür, dass er sie nicht gedeihen lässt. Think about this thing. Denk darüber nach. Now, here's what I would like you to do. Ich möchte, dass du Folgendes tust. I would like to put a little click on the like button. Klick auf den Like Button. Because I'm sure you like this. Ich bin sicher, dass es dir gefallen hat. Sure you like the Limoncello story. Die hat die Limoncello Geschichte gefallen. See? So click the little like. Also klicke auf Like. Share it with your friends. Teile es mit deinen Freunden. Subscribe to your YouTube channel. Abonniere den YouTube Kanal. And if you didn't like it, tell us. Wenn es dir nicht gefallen hat, dann sag es uns. My social media lady Karen, she will respond and she will say, thank you for not liking it. Karen, meine Mitarbeiterin, wird antworten, danke, dass es dir nicht gefallen hat. What can we do better? Was können wir besser machen? So that you will like it next. Damit es dir das nächste Mal gefällt. Thank you, guys. Danke, Leute. Daniel and Reinhard says bye-bye. Wir sagen bye-bye.